Erster zu dieser Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger und begannen, Ähren abzureißen und zu essen. Zweiter, als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu Jesus: Sieh doch, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist. Dritter, Jesus antwortete ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Vierter, er ging in das Haus Gottes und aß die geweihten Brote, die weder er noch seine Begleiter essen dürften, sondern nur die Priester. Fünfter, oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, wenn sie am Sabbat arbeiten und trotzdem schuldlos sind? Sechster, ich sage euch aber, hier ist etwas Größeres als der Tempel. Siebter, wenn ihr verstanden hättet, was der Satz »Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer« bedeutet, dann hättet ihr diese Unschuldigen nicht verurteilt. Achter, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Neunter, danach ging Jesus von dort weg und kam in ihre Synagoge. Zehnter, dort war ein Mann mit einer gelähmten Hand. Sie fragten Jesus, ob es erlaubt sei, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen konnten. Elfter, Jesus antwortete ihnen, wer von euch würde sein Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fiele, nicht sofort herausziehen? Zwölfter, ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Deshalb ist es auch erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dreizehnter, dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte sie aus, und sie wurde wieder gesund wie die andere Hand. Vierzehnter, die Pharisäer aber gingen hinaus und beschlossen, wie sie Jesus töten könnten. Fünfzehnter, als Jesus das erkannte, zog er sich von dort zurück. Viele Menschen folgten ihm, und er heilte sie alle. Sechzehnter, er befahl ihnen streng, nicht zu erzählen, wer er war. Siebzehnter, so sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde. Achtzehnter, seht, hier ist mein Diener, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem ich Freude habe. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern Gerechtigkeit bringen. Neunzehnter, er wird nicht streiten oder schreien, und niemand wird seine Stimme auf den Straßen hören. Zwanzigster, er wird kein geknicktes Schilfrohr zerbrechen und keinen glimmenden Docht auslöschen, bis er die Gerechtigkeit zum Sieg geführt hat. 21. und die Völker werden auf seinen Namen hoffen. 22. danach brachte man einen Mann zu Jesus, der von einem Dämon besessen, blind und stumm war. Jesus heilte ihn, so dass der Mann sprechen und sehen konnte. 23. alle Menschenmengen staunten und fragten, ist das nicht der Sohn Davids? 24. als die Pharisäer das hörten, sagten sie, dieser Mann treibt Dämonen nur mit der Hilfe von Beelzebul aus, dem Fürsten der Dämonen. 25. weil Jesus ihre Gedanken kannte, sagte er zu ihnen, jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird untergehen. Keine Stadt und kein Haus kann bestehen, wenn es in sich selbst gespalten ist. 26. wenn der Satan den Satan austreibt, dann ist er in sich selbst gespalten. Wie kann sein Reich dann bestehen? 27. Und wenn ich Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure eigenen Leute sie dann aus? Deshalb werden sie eure Richter sein. 28. Wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. 29. Wie kann jemand in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm seine Sachen wegnehmen, wenn er nicht zuerst den starken Mann fesselt? Erst dann kann er sein Haus ausrauben. 30. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 31. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und jede Beleidigung wird den Menschen vergeben werden, aber die Beleidigung des Heiligen Geistes wird nicht vergeben werden. 32. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird weder in dieser Welt noch in der zukünftigen Welt vergeben werden. 33. Pflanzt einen guten Baum, dann bekommt ihr gute Früchte. Pflanzt einen schlechten Baum, dann bekommt ihr schlechte Früchte. Denn man erkennt einen Baum an seinen Früchten. 34. Ihr Schlangenbrot. Wie könnt ihr Gutes reden, obwohl ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. 35. Ein guter Mensch bringt Gutes aus seinem guten Herzen hervor, während ein böser Mensch Böses aus seinem bösen Herzen hervorbringt. 36. Ich sage euch aber, für jedes unnütze Wort, das Menschen reden, müssen sie am Gerichtstag Rechenschaft ablegen. 37. Denn durch deine Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. 38. Daraufhin antworteten ihm einige Schriftgelehrte und Pharisäer, Meister, wir möchten ein Wunderzeichen von dir sehen. 39. Jesus antwortete ihnen, eine böse und untreue Generation verlangt ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. 40. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. 41. Die Männer von Ninive werden am Gerichtstag zusammen mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben Buße getan, als Jona predigte. Und seht, hier ist jemand, der größer ist als Jona. 42. Die Königin des Südens wird am Gerichtstag zusammen mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und seht, hier ist jemand, der größer ist als Salomo. 43. Wenn ein unreiner Geist einen Menschen verlässt, zieht er durch trockene Orte, um Ruhe zu suchen, findet aber keine. 44. Dann sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gekommen bin. Und wenn er zurückkommt, findet er es leer, sauber und aufgeräumt. 45. Dann geht er und nimmt 7 andere Geister mit sich, die schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen ein und wohnen dort, und der Zustand dieses Menschen wird am Ende schlimmer als zuvor. Genauso wird es dieser bösen Generation ergehen. 46. Während Jesus noch zu den Menschen sprach, standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. 47. Jemand sagte zu ihm, sieh, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten mit dir sprechen. 48. Jesus antwortete dem Mann, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? 49. Er streckte seine Hand über seine Jünger aus und sagte, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. 50. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.